Ja, das ist alles ich. Glaub mal, das geht ganz schnell, dass du mich gesehen hast, drüber dann geredet hast. Ja, und dann ist das immer noch das Gleiche. Es ändert sich daran immer noch nichts. Und das ist immer so, wie auch immer du es nennst. Da kommt nichts draus auf. Ich glaube nicht, dass du so ein Klump bist, dass du denkst, dass das dann anders wäre. Nein, yeah, bla bla. Egal was du dann meinst, es ist gleich. Egal was irgendjemand dann meint, es ist immer gleich und immer wieder bleibt es so. Da kommen Lieder und hier kommen die Lieder, stupider, aber immer nur Lieder, denn Musik bleibt am Start. Man wollte rappen, killen von der Polizei und jetzt kommt klar. In jeder Werbung im Fernsehen kommt immer wieder Rap, dann auf Gitter auch jeder traut sich jetzt Rap. Damals tauchte man nur mit einer Maske auf. Weißt du was, ich eigentlich sonst so weiß. Selbst Marco weiß, dieser Battle-Rapper, der heißt so dreist. Aber hat recht, das ist richtig. Ja, ich bin auch damals, ne? Wo alles anfing, da war ich dabei. Kurz davor war ich Sammy Deluxe.